von T. ins Stammbuch von Friedrich von Schiller. Hier, wo deine Freundschaft guten Menschen ihre bessern Schätze aufgehäuft, wenn der Geiz mit nimmersatten Wünschen, durst'gen Blicken totes Gold durchschweift, hier willst du ein Bürgerrecht mir geben? Haben wir uns denn gekannt? Knüpft ein flüchtiges Vorüberschweben der Empfindung ewig festes Band? Schnell verfliegt der Morgentraum des Lebens, ach, und eines Menschen Herz ist klein, und wir sammeln für den Traum des Lebens geizig wie für ein Jahrtausend ein. Diese Habsucht würdig schöner Seelen, nie auf dieser Welt wird sie gestillt. So viel Schätze können wir nicht zählen, einen nur hieß uns der Himmel wählen, unser Ebenbild.